So, dann wollen wir mal eine Testaufnahme machen. Jetzt hier das erste Mal mit Reaper Ultraschall und ich würde gerne mal eine Kapitelmarke hier setzen. Ja, dann können wir noch ein bisschen weiter quatschen. Ich weiß nicht, so 2, 3 Minuten müsste man quatschen, damit ich sagen kann, jetzt kommt Kapitelmarke 2 und dann quatsche ich einfach noch ein bisschen weiter, um das Ganze dann durch diesen Soundbooster zu jagen und um dann mal zu hören, wie kommt denn dieser Soundbooster zurecht, wenn ich sage Kapitelmarke 3 und kann mir dann mal einfach anhören, wenn ich sage, ich trinke jetzt mal ein Schlückchen, Prost. Und wenn ich jetzt ein Bäuerchen machen möchte, dann würde ich sagen, das wird Kapitelmarke 4. Ja, und ich denke einfach mal, das soll für so eine kleine kurze Aufnahme von gut einer Minute sollte das reichen. Aber ich setze zum Schluss noch eine Kapitelmarke 5, um dann einfach mal zu sehen, ob das wirklich auch am Ende alles so funktioniert und läuft mit der Aufnahme und dem Ganzen, ja, normalisieren. Vielen Dank. Tschüss.